Es hat ein bisschen gedauert. Eigentlich wollte die irische Regierung schon am Mittwoch eine Entscheidung treffen, doch da zeigten sich plötzlich Risse im Kabinett. Die Fine Gael-Partei von Ministerpräsident Kenny war schon da entschlossen, gegen die Entscheidung der EU vorzugehen. Begründung: Die EU-Entscheidung gegen Apple könnte zum Rückzug der multinationalen Konzerne von der Insel führen und tausende Arbeitsplätze kosten. Apple allein beschäftigt in Irland 6.000 Mitarbeiter. Doch die Minister der Allianz der Unabhängigen, die der Fine Gael-Partei im Parlament die Mehrheit sichert, hatten zunächst noch damit geliebäugelt, die 13 Milliarden Euro plus Zinsen von Apple einzutreiben und damit Sozialprojekte in Irland zu finanzieren. Ministerpräsident Kenny konnte die Unabhängigen aber in den vergangenen 2 Tagen auf Linie bringen. Catherine Zappone, die unabhängige Ministerin für Kinder und Jugendliche, war am Ende damit zufrieden, dass sich die gesamte Regierung jetzt für ein transparenteres Steuersystem in Irland einsetzen will und dass eine unabhängige Kommission das irische Steuersystem untersuchen wird. Damit sei doch schon eine Menge für die Steuergerechtigkeit erreicht, so Zappone. And that's a lot about what tax justice is for. Ein weiterer unabhängiger Minister, der mit den Apple-Milliarden unter anderem eine bessere Versorgung der Herzpatienten in seinem Wahlkreis finanzieren wollte, sprach heute nur noch von einer persönlichen Meinung und legte sich nicht mehr quer. Das Krankenhaus soll nun auf andere Weise neue Mittel bekommen. Nach dem Kabinettsbeschluss heute muss nur noch am kommenden Mittwoch das irische Parlament über den Einspruch gegen die EU-Kommission entscheiden. Nach der Einigung heute wird damit gerechnet, dass die Kabinettsvorlage eine Mehrheit bekommt. Apple-Chef Tim Cook hatte zuvor angekündigt, dass auch sein Unternehmen gegen die EU-Kommission vorgehen werde. Er zeigte sich in einem Interview des irischen Radios zuversichtlich, dass die Brüsseler Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand haben werde. I'm very confident that this unjust ruling will be overturned. Cook sagte, sein Unternehmen und die irische Regierung hätten nichts falsch gemacht. Apple habe nicht, wie von EU-Kommissarin Vestager behauptet, im Jahr 2014 nur 0,005% Steuern auf seine Gewinne gezahlt. It's a false number. Das ist eine falsche Zahl. Sie stimmt nicht. Wir haben 2014 400 Millionen Dollar Steuern an Irland gezahlt. Das entspricht dem irischen Körperschaftssteuersatz von 12,5%. 12,5%. Der Apple-Chef erklärte auch, sein Unternehmen habe in Irland keine Vorzugsbehandlung genossen. Es sei genauso behandelt worden wie andere Unternehmen. Aber selbst wenn Apple am Ende doch zahlen müsse, würde dies das Unternehmen nicht in den Ruin treiben. Apple habe dafür bereits Milliarden in der Bilanz zurückgestellt.